come to me. Come give me thine hand. Come give me thine hand. Come give me thine hand. Oh, do be so sure. Should be a diamond. It will meet again. Come give me thine hand. Come give me thine hand. Come give me thine hand. In thine armen bin ich glücklich und froh. Das war noch nie bei einer anderen. To me, du nimmst mir den Verstand. Oh, come, doch, komm zu mir. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. In deinen Armen bin ich glücklich und froh. Das war noch bei einer anderen. Einmal so, einmal so, einmal so. Oh, du bist so schön. Schön wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm, gib mir dein.